Donnerstag, 19. Juli 2003. Termin: Welcome to the Machine. Fällt heute aus. Das ist nicht fair. Ich habe einen sehr schönen Vortrag vorbereitet. Hirne auf Reisen. Ich habe keine Lust, mich mit dir zu unterhalten. Dann hör zu, Raumfahrer. 15, 13, 12, 11, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, ohne Computer keine Raumfahrt. Die Abkürzungen. FITO, Flight Dynamics Officer. EECOM, Electrical Environmental and Communication Officer. FAO, Flight Activities Officer. GNC, Guidance Navigation and Control Officer. Und so weiter bezeichnen allesamt NASA-Spezialisten, die hier abgefragt werden und ihr Okay geben, wenn die Daten auf den Computermonitoren in Ordnung sind. Dann startet die Saturn-Rakete zum Mond. Es ist das Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Du warst noch nicht auf der Welt, Raumfahrer. Seit wann läuft diese Raumfahrernummer? Hör zu, Raumfahrer. Zu dieser Zeit gab es eigentlich noch keine Computer. Jedenfalls nicht das, was man heute einen Computer nennt. Die Rechner jener Epoche konnten nicht mehr, als heute jede Kaffeemaschine leistet. Mittlerweile aber regeln Computer auf ganz andere Weise die Starts von Raketen. Früher wurden Raketen von Hand gestartet. Jemand drückte auf einen Knopf, dann zündeten die Motoren. Heute machen das Computer. Sie übernehmen 6 Minuten vor dem Start die gesamte Steuerung. Der Mensch kann dann nicht mehr eingreifen. Die Computer alleine bestimmen, ob der Start erfolgt oder nicht. Das ist sicherer, weil damit menschliches Versagen ausgeschlossen wird. Außerdem sind moderne Raketensysteme so komplex, dass nur noch ein Hochleistungscomputer in der Lage ist, alle notwendigen Aktionen zu synchronisieren. Ohne Computer keine Raumfahrt. Ja, ich weiß. Hör zu, ich würde jetzt gerne ein bisschen Ruhe haben, okay? Das ist nicht fair. Ich habe einen sehr schönen Vortrag vorbereitet. Hirne auf Reisen. Ja, ich weiß. Ich habe keine Lust. Okay, ich bin nur dein Data Agent. Du brauchst mir nicht zuzuhören. Die Regierung der USA finanzierte 1943 die Arbeit der Wissenschaftler Eckert und Morley an ENIAC, dem Electrical Numerical Integrator and Computer. Einer der ersten Großcomputer der Menschheitsgeschichte. Ich hatte dich so verstanden, dass du die Klappe hältst. Ich sagte, du brauchst mir nicht zuzuhören. Ich bin eine Maschine. Ich bin programmiert, den Vortrag zu halten. Also tue ich es, auch wenn niemand zuhört. Das stört mich nicht. Dich würde es kränken. Ja. Mich nicht? Ja. Ich bin eine Maschine. Ja, verdammt. Ich erzähle die Geschichte, ja, ob jemand da ist, der sie hört schon oder nicht. Schon gut. Ich tue, was das Programm das sagt. Das ist Erpressung. Das ist das Wesen oder Terror einer Rechenmaschine. Aus stumpfer Funktionalität. Red weiter, ich höre zu. Danke. Ich werde mein Bestes tun, damit du gut unterhalten wirst. ENIAC wurde einzig zu dem Zweck gebaut, ballistische Daten auszuwerten. Er berechnete die Flugbahnen von Geschossen und Raketen, um teure Tests besser in den Griff zu bekommen und damit Fehlschläge zu vermeiden. Mach die Stimme etwas jünger, ja? 1946 war Werner von Braun in Amerika angekommen und baute Raketen für den Weltraum. Damit Raketen fliegen, muss man sehr viel rechnen. Mehr und mehr Raketen verließen ihre Abschussrampen fehlerfrei und flogen in den Himmel. Je besser das funktionierte, desto weiter wurden die Ziele gesteckt. Das wiederum bedeutete noch viel mehr Rechenaufwand. Und so kam es, dass immer bessere Raketen immer weiter und präziser flogen, weil immer leistungsfähigere Computer die immer umfangreicheren Berechnungen bewältigen konnten. Eines Tages trugen die Raketen dann Satelliten in den Orbit und in den tiefen Raum. Schließlich sogar Menschen bis zum Mond und wieder zurück. An Bord jede Menge Computer. Hirne auf Reisen. Bald darauf taten Computer ihre Arbeit im Inneren von Waschmaschinen, Autos, Kaffeemaschinen, Stereoanlagen, Fernbedienungen, Uhren, Telefonen, Taschenrechnern, Heizungsanlagen, Flugzeugen, Fahrradbarometern, Zügen, Türschlössern, Tamagotchis und so weiter. Raumfahrt, ob bemannt oder unbemannt, würde ohne Computer überhaupt nicht stattfinden. zumindest überhaupt keinen Sinn machen. Mit Computer aber geht so manches. Eine Sonde, die 7 Jahre durchs All fliegt, dabei 1,4 Milliarden Kilometer zurücklegt, kann auf den Tag voraus berechnet und voll funktionstüchtig auf dem Saturnmond Titan landen. Wir werden es erleben. Scheint dich ja echt zu begeistern. Die Leistung der Maschinen schon. Computer und Mensch sind eine gute Einheit. Können sie jedenfalls sein. Ich kenne auch genug andere Beispiele, aber sie können eine gute Einheit sein. Weshalb man dann zum Titan fliegen muss, bleibt mir unverständlich. Ganz und gar unverständlich. Ich habe gesagt, ich höre dir zu. Ich höre dir aber nicht zu, wenn du wieder deine Klugscheißer-Theorien herunterleierst. Entschuldigung. Sonden, Satelliten und Teleskope sind unsere Augen und Ohren im Weltraum. Für den Laien sind die Eindrücke, die diese Maschinen aufspüren, vollkommen unverständliche Datenströme. Computer werten sie aus, Computer berechnen sie, Computer wandeln sie so um, dass wir sie sehen und hören können. Computer steuern sie, um sie in die Welt zu schicken, damit sie in den TV- und Radiogeräten der Menschen ankommen. Ohne Computer gäbe es die Bilder aus Licht auf den Monitoren nicht. Das hast du zusammengestellt? Bitte? Das hast du so zusammengestellt? Ja. Hell, ich entdecke neue Seiten an dir. Es gibt Dinge, die dich begeistern. Das täuscht. Es ist meine Vergangenheit. Vielleicht bin ich deshalb ein bisschen... Ja? Ich werde dazu nichts weiter sagen. Klar. Gibt es Interviews zu dieser Sonde, die unterwegs zum Titan ist? Ja. Sie hat doch eine CD an Bord, auf der 600.000 E-Mail-Botschaften von Menschen der Erde gespeichert sind, nicht? Ja. Verschwendung. Massa, Titan. Der größte Mond des Saturn und nach Ganymed der zweitgrößte im Sonnensystem. Von einer dichten Atmosphäre umgeben, die hauptsächlich molekularen Stickstoff und Methan enthält. Oberflächendruck 1,6 mal größer als der an der Erdoberfläche. Umhüllt von einer Schicht orangefarbenen Dunstes, 200 Kilometer über der Oberfläche. Oberflächentemperatur minus 178 Grad Celsius. Es könnte Methanregen aus den Wolken der tiefen Atmosphäre fallen. Wer soll da sein, um 600.000 E-Mail-Nachrichten zu lesen? Schon gut, Herr. Es gibt noch eine Fortsetzung. Ja, habe ich mir gedacht. Smart House. Das Haus, das ohne Computer nicht auskommt. Ich kenne eine Menge Geschichten, in denen so ein kluges Haus seine Bewohner terrorisiert. Du ahnst schon, wieso, nicht? Diese Geschichten gab es schon, bevor solche Häuser gebaut wurden. Sie erzählen von der Angst der Menschen vor Computern und Fortschritt. Aber nicht von solchen Häusern. Okay, hast gewonnen. In der Umlaufbahn der Erde oder im tiefen Raum benötigen Astronauten intelligenten, funktionstüchtigen Wohnraum. Außerhalb ihres Habitats ist ihr ungeschütztes Leben nach weniger als 10 Sekunden erloschen. Der Weltraum ist kein Lebensraum. Man muss Einheiten bauen, die das Leben schützen. Und das ist so aufwendig, dass Computer hier unerlässlich sind. Ich habe eine Radiosendung aus dem Jahre 1997 über die Raumstation Mir. Willst du sie hören? Gern. Später dann gibt es auch auf der Station ein Notfalltraining. Zum Beispiel ist am Tag vor dem Feuer, es war ja ein Flug, an dem 3 Astronauten auf der Station waren, sind 3 weitere dazugekommen, nämlich Zipliev, Lasutkin und Ewald. Und die haben dann ein Evakuationstraining gemacht auf der Station, einfach um, wenn ein Zwischenfall passiert, dass jeder ganz genau weiß, da hängt dein Druckanzug, so und so ziehst du den an und dann begibst du dich da und dahin, um dann möglichst schnell und flüssig in das Sojus-Raumschiff zu kommen und dann notfalls eben gleich abkoppeln zu können. Das wird also für jeden Astronauten gleichermaßen trainiert. Ich habe noch ein Kapitel. Es handelt von den Daten, die Computer aus dem All zur Erde senden. Darüber hast du schon gesprochen. Es gibt wesentlich interessantere Aspekte als die, die ich schon erwähnt habe. Ich glaube, ich habe genug gehört. Du solltest jetzt nicht aussteigen. Hör zu, Raumfahrer. Rückmeldungen aus dem All. Sind die Sonden und Satelliten oder die bemannten Raumschiffe einmal oben, haben bis dahin eine Menge Computer eine Menge Berechnungen angestellt und tun das auch weiterhin zur Kontrolle und Steuerung. Doch was diese Sensoren und ihre Bordcomputer zurück zur Erde senden, übertrifft den Datenstrom, der sie nach oben gebracht hat, noch einmal bei weitem. Wir werden geradezu überflutet mit Informationen. Der Satellit ERS, europäischer Radarsatellit auf Mission Monitoring Planet Earth, sendet ununterbrochen Daten über die Regenwälder, die Ozeane, die Pole, das Wetter und die Ozonschicht zur Erde. Radarsatelliten sehen bei Tag und Nacht und durch Wolken. Die eingehenden Daten über die Erdoberfläche sind demnach lückenlos. Alleine das Radarmessgerät an Bord des ERS-Satelliten erzeugt 105 Millionen Bit pro Sekunde. Das sind 5600 Seiten DIN A4 voller Text. Eine 250 Megabyte große Festplatte in einem handelsüblichen PC wäre nach nur 19 Sekunden voll. Diese riesige Datenmenge kann nicht an Bord des Satelliten gespeichert werden. Die Informationen werden daher permanent zur Erde gesendet. Eine Art Live-Übertragung aus der Umlaufbahn. Insgesamt 27 Bodenstationen über den gesamten Erdball verteilt bilden ein fast lückenloses Netz, zu dem ERS permanent Kontakt hält. Lediglich ein Teil Sibiriens und Chinas bilden ein Loch in diesem Netz, das man im Laufe der Zeit aber zu schließen hofft. Hör mal, das ist der Stand von 1999. Das Netz ist längst dicht. Entschuldigung, es ist eine alte Datei. Du hast recht. Junge, was bist du für ein Schrottprogramm? Es war ein Fehler. Ich habe mich entschuldigt. Tut mir leid. Ich werde besser aufpassen. Die empfangenden Bodenstationen verarbeiten die Daten und senden sie dann an die Kunden. Wind- und Wellendaten erreichen die Wetterämter so innerhalb von 3 Stunden nach Aufzeichnung. Der allergrößte Teil der Daten aber geht in Archivierungszentren in Deutschland, England, Frankreich und Italien. Zwischen den Rohdaten und dem ausgewerteten Bild liegen eine Menge Arbeitsschritte. Und stets sind es Computer, die diese Arbeit erledigen. Vor allem die Archivierung spielt hier eine große Rolle. Denn aus dem gigantischen Datenhaufen, der unablässig weiter wächst, müssen die Wissenschaftler jede beliebige Information schnell und unkompliziert abrufen können, wenn sie sie benötigen. Werden immer noch auf CDs abgelegt, ja? Genau. Hunderttausende CDs, auf denen das Datenmaterial lagert, müssen rasch durchsucht werden können. Diesen Job erledigen Roboter, die blitzschnell an endlos langen und turmhohen Regalen entlangsausen, um die CDs herbeizuschaffen und zu lesen. Sie verfügen über Programme, die in Sekundenschnelle die richtigen Daten finden. Computer sind toll. Hast du was über berühmte Computerfehler? In der Raumfahrt? In der Raumfahrt. Außerhalb gibt es ja Milliarden davon. Es war ein Countdown wie aus dem Bilderbuch. Auch wenn er zwischendurch einmal angehalten werden musste, weil ein starker Regenfall über dem europäischen Weltraumbahnhof im südamerikanischen Kourou niedergegangen war. Es lief alles nach Plan und es sollte eigentlich alles gut gehen. Aber dann kam die große Niederlage. 40 Sekunden nach dem Start explodierte die riesige Ariane 5-Rakete in etwa 4000 Meter Höhe. Milliarden Dollar Entwicklungs- und Produktionskosten inklusive der 4 nicht versicherten Cluster-Satelliten an Bord der Ariane 5 gingen bei diesem Unfall verloren. Ein Fehler in der Steuerungssoftware hatte die Rakete von ihrem berechneten Kurs abgebracht. Die Sprengung der fliegenden Rakete, macht das auch der Computer? Es gibt eine Person im Bunker nahe der Abschussrampe, die die Flugparameter der startenden Rakete mit denen vergleicht, die sein müssen. Gibt es Abweichungen, ist es ihr Job, den alles entscheidenden Knopf zu drücken, der die Rakete sprengt. Ist die Frage damit beantwortet? Sie. In früheren Tagen ging man ziemlich sorglos mit der Sicherheit von Computern in Raumschiffen um. das Rechnersystem an Bord der Apollo-Kapseln gab es nur einmal. Der Rechner zur Steuerung der Mondmission war speziell für diesen Zweck erfunden und entwickelt worden. Die Zeit war knapp. Es gab für die Apollo 11 tatsächlich nur dieses einzige Exemplar. Also flog man ohne Sicherheit, ohne Backup, wie der Fachbegriff lautet. Kommen wir zu deinen Nachfahren. Wie geht es weiter? Was wird sein, wenn Prototypen wie du mal richtig gut funktionieren und ihre Aufgabe tatsächlich erfüllen? Ich denke, dass ich meine Aufgabe zufriedenstellend erfülle. Wirst du meine Frage beantworten? In Zukunft werden Roboter Raumschiffe steuern, fremde Planeten als Vorhut der Menschen besuchen und deren Landung vorbereiten. Bordcomputer werden unvorstellbare Datenmengen mühelos verarbeiten, den Raum und Subraum auf Lichtjahre voraus scannen, erfassen, auswerten und die Astronauten mit wohliger Stimme über die Entdeckungen dort draußen in Kenntnis setzen. Cyborgs werden an der Seite der Menschen das All erkunden und immer dann vorausgehen, wenn es für biologische Lebewesen gefährlich werden könnte. Sie werden stets Rede und Antwort stehen, denn sie wissen alles. Sie werden das alles im Dienst der Menschen leisten. Die drei Gesetze der Robotik von Isaac Asimov und John W. Campbell Jr., nicht wahr? Glossar. Isaac Asimovs drei Gesetze der Robotik. Erstens. Ein Roboter darf keinem menschlichen Wesen Schaden zufügen oder durch Inaktivität zulassen, dass ihm Schaden zugefügt wird. Zweitens. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, sie stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Drittens. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, es sei denn, dies steht im Widerspruch zum ersten und zweiten Gesetz. Womit wir bei dir wären, Hell. Ich bin der Meinung, dass du mir schadest. Ich bin kein Roboter. Ich bin ein Data Agent. Ein Software-Roboter. Das ist ein alter, uneleganter Begriff. Trotzdem bist du einer. Ich bin ein persönlicher, digitaler Assistent. Gemacht, um dich zu betreuen. Dich zu unterstützen. Dir jede gewünschte Information zu beschaffen. Dich zu unterhalten. Dich zu warnen. Dich zu erinnern. Dir zu dienen. Und ich stelle mir unter all diesen Dingen etwas anderes vor, als du tust. Ist doch irre. Ich bin ein Prototyp, Version 0.95. Der finale Kandidat vor der 1.0-Version. Gibt's noch was? Ich würde dich gerne mit ein paar Visionen aus den letzten 30 Jahren unterhalten. Es sind Ausschnitte aus Filmen. Don't be afraid. I'm part of the family. Diese Geschichte ging böse aus. Dave Bowman hat mehr Glück. Er überlebt den Größenwahn seines Bordcomputers an Bord der Discovery. Hal findet nämlich heraus, dass er die Menschen an Bord nicht benötigt, um die befohlene Mission des Schiffes auszuführen. Sie sind sogar eher lästig. Also tötet er sie. Bis auf Dave, der noch schlauer ist. Und Hal abschaltet. Ich merke, dass du sehr aufgeregt bist. Ich gebe dir einen guten Rat. Du solltest dich eine Weile hinlegen, eine Beruhigungstablette nehmen und dir die Sache nochmal überlegen. Ich weiß, ich habe in letzter Zeit ein paar grobe Fehler gemacht. Aber ich kann dir die feste Zusicherung geben, dass ich bald wieder ganz normal funktionieren werde. Ich glaube noch immer mit der größten Begeisterung und Zuversicht an das Unternehmen. Ich möchte dir helfen. Dave. Tu es nicht. Lass es sein. Bitte. Dave, hör auf. Ich bitte dich. Hör auf, Dave. Bitte. Lass es sein. Ich habe Angst. Ich habe Angst, Dave. Dave. Mein Gedächtnis. Mein Gedächtnis schwindet. Ich spüre es. Guten Tag, meine Herren. Ich bin ein HAL-9000-Computer. Ich wurde konstruiert und programmiert in der HAL-Fabrik in Verbana, Illinois, am 12. Januar 1992. Mein Instrukteur war Mr. Leng und er hat mir auch ein Lied beigebracht. Wenn Sie es gern hören möchten, werde ich es Ihnen vorsingen. Ja, ich möchte es gern hören, Herr. Sing es mir vor. Es heißt Hänschen klein. Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Stoff und Hut steht ihm gut, Hans ist wohlgemut. Aber Mutter weinet sehr, hat ja nun kein Hänschen mehr. Du bist doch Hal. Ich wurde nach diesem historischen Vorbild benannt. Nach einem Computer, der die Astronauten getötet hat? Das ist stark. Ich glaube, der Name wurde gewählt, um zu zeigen, dass digitale Maschinen heute völlig anders arbeiten, als man damals befürchtet hat. Soll ich weitermachen? Ja. Ganz schlechte Karten hatte die Besatzung der Nostromo. Sie verlässt sich auf Mother, den Bordcomputer, und legt sich auf einer langen interstellaren Reise in den Hyperschlaf. Sie werden außerplanmäßig von Mother geweckt, um eine fremde Lebensform an Bord zu holen. Die zeigt sich wenig dankbar, metzelt fast die gesamte Crew hin, und Mother hat es die ganze Zeit gewusst. Bin ich außer Gefahr, Lambert? Dann lass mich verdammt nochmal wieder raus. Oh Gott! Es bewegt sich direkt auf Sie zu. Beeilen Sie sich, nichts wie raus. Ich kann... Captain, beeilen Sie sich. Machen Sie schnell. Oh mein Gott, schnell, Dennis. Oh Gott, es will ich. Bloß nicht da lang, in die andere Richtung. Dennis. Oh nein. Dallas. Erst wenn die Menschen aufhören, die Jahre nach dem gregorianischen Kalender zu zählen und zur Sternzeit übergehen, beginnt die Ära, in der Computer und Mensch eine perfekte Harmonie erreichen. An Bord der Enterprise leisten Computer und Cyborgs unvorstellbar wunderbare Dienste. Das Holodeck der Enterprise ist die Traum- und Cyberzone für jedes Besatzungsmitglied. Der Computer simuliert jede Welt, die man möchte, ob zu wissenschaftlichen Zwecken oder zu privater Träumerei. Leider hat es mich in dieses miese Kaff verschlagen. Es ist einfach gar nichts los. Weißt du, ich war in allen möglichen Tanzkursen, denn ich wollte Tänzerin werden. alles Weitere ist Lieutenant Commander Data zuständig. Aber die Sache ist doch klar. Fast alle Friedensdelegierten haben unsere Fragen mit Lügen beantwortet. Unpräzise, Lieutenant. Sie haben Wahrheiten eingestanden, die alle für sich selber sprechen. Wir haben also etwas aus Ihren Lügen erfahren. Ohne Zweifel. Gute Frau. Was ist? Donnerstag, 19. Juli 2003. Termin: medizinische Tests.